Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen News-Ausgabe vom Wrestling Takeover Podcast. Und diesmal bin ich nicht alleine, sondern habe mir den Mirko eingeladen von Dropkick Jama. Der muss jetzt einen besonders seriösen Eindruck machen. Ja. Ja, hallo. Das war eine ausgiebige Begrüßung. Und wir fangen Ja. mal mit den Florida Championship Wrestling Ergebnissen der 188. Genau. 188. Ausgabe vom 6.5.2012 an. Ja, meine Lieblingssendung. Auf jeden. Also, das Nach erste. NXT. NXT gucke ich auch immer sehr gerne. Also, das erste Match war ein Tag Team Match. Brad Maddox und Leo Kruger gewannen gegen Jason Jordan und Mike Dalton via Pin nach dem Dealbreaker. Und ich habe jetzt die Sendung noch nicht gesehen. Das macht Aber Sinn. ja, aber musste anmerken, dass Leo Kruger meinen Informationen nach, oder was ich halt gesehen habe, der neue FCW Champ ist. Obwohl, da fällt mir noch ein, dass nein, da hat Seth Rollins was getwittert. Kennst du den? Seth Rollins? Ich hab. Ja, wahrhaftig. War der mal bei NXT in einer früheren Staffel? Oder TNA? Der war mal bei. WWE? Der ist eh bei WWE, bei FCW, der hat auch mal den Namen Tyler Rex, nö, Tyler Black getragen. Jetzt bin ich verwirrt. Also Tyler Rex kenne ich natürlich. Ich habe den Namen schon gehört. Aber ich will es auch gar nicht so unseriös und unwissend wirken. Wir reden mal einfach ganz schnell weiter. Okay, also Seth Rollins ist dann der neue Champ und hier hat man im ersten Match schon den alten Champ, Leo Kruger, und vor ihm war Mike Dalton, einmal Champion, und man hat hier die Fehde anscheinend noch weitergeführt ohne Titel. Und Jason Jordan hat ja letztens mit irgendeinem, weiß ich nicht mehr, wie der heißt, aber der war auch mal im Tag Team, und anscheinend ändert man das von Woche zu Woche. Mal Brad Maddox hatte auch mal eine andere Fehde, aber er soll sich da noch auskennen. Dann hatten wir ein Triple Threat Match der Diven. Paige, kennst du die? Oh, nee, natürlich nicht. Brittany Knight. Sagt ihr das was? Nein, natürlich nicht. Sehr unterstützend heute. Ich bin eigentlich nur für den Newsanteil hier. Okay. Der Matthias hat mir gerade noch gesagt, er macht ganz schnell FCW durch und danach bin ich für den News-Teil da und jetzt fragt er mich da also ein Zeug hier ab. Also Paige gewann gegen Raquel Diaz, die Tochter von Eddie und Vicky Guerrero, und gegen Audrey Marie via Pin on Diaz. Und dann hatten wir FCW Jack Briscoe 15 Championship, 30 Minuten Ironman Match, in welchem der Champ Richie Steamboat sich gegen Antonio Cesaro oder auch Claudio Castagnoli mit 3:2 Pinfalls durchsetzen konnte oder punkten. Das klingt interessant, das könnte ein gutes Match gewesen sein. Ja, Ein das sehr wurde gutes auch der sogar. letzten Ausgabe angekündigt und das werde ich mir sicherlich noch ansehen. Ja, da könnte ich vielleicht durchaus auch mal reingucken. Ja, das wäre zu empfehlen. Ja. Dann habe ich noch drei News. Die jetzt gemeint haben. Hast du SmackDown schon gesehen? Nein. Ja, aber Aber du kannst mich absolut spoilern, gar wird kein wohl nicht so Problem. ein Spoiler sein, weil bei der gestrigen SmackDown-Ausgabe wurde dann das dritte Match für den am 20. Mai anstehenden Over the Limit Pay-Per-View bekannt gegeben, in welchem Alberto Del Rio seine Chance gegen den World Heavyweight Champion Sheamus bekommt. Und hier seine Chance eingelöst hat, welche er sich vor einigen Wochen bei SmackDown erkämpfte. Ja, Over the Limit, das wird so ein ganz schrecklicher Pay-Per-View, so ein ganz schrecklicher Lückenfüller, wo nur Mist, das ist die letzten Jahre schon so gewesen, das wird dieses Jahr ja, vielleicht sogar noch schlimmer. I Quit Match John Cena gegen John Laurinaitis. Weil Ja, John der Cena hatte die Weltuntergang letzten Jahre ist. eh immer I Quit Matches. Ja, aber zumindest gegen Leute, gegen die man auch kämpfen kann. Ich meine, gegen John Laurinaitis, was willst du da machen? Ja, Oh weiß ja. eben. Der Mann fängt schon an zu trainieren, das wird doch klasse, das Match. Weißt du noch, wie die Musik da ging von dem Video, das sie im Punk gezeigt hat? Nee, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war ein tolles Package. Zu den War Slammy das Awards nicht hat er das gezeigt. I've got the power oder irgendwie so? Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, das hättest du vielleicht vor der Sendung mal erwähnen sollen, dann hätten wir das ganz schnell nachgucken Es ist können. jetzt spontan aus meinem Hirn entsprungen. kann mal ganz spontan zu meinem iPad greifen und nebenbei mal nachgucken. Ach, und du redest währenddessen weiter. Also ich tippe hier, dass Sheamus hier den guten Delio weghauen wird, damit er wieder mal gestärkt wird. Ja, das sind weitere Lückenfüller auch, ne? Also auch das Match, nicht nur der Pay-Per-View. Und die Fehde ist jetzt eigentlich. Auf was basiert die Fehde eigentlich, dass hier Delio einmal gewonnen hat, oder wie? Also Keine Fehde vorhanden. mit Sheamus Keine hat man Fehde immer den vorhanden, das Golden. interessiert auch nicht. Sheamus gegen Bryan hatte schon keinen Aufbau irgendwie. Da hatte Bryan als einzig. Ja, nee, da fand ich schon ein bisschen, aber gut. Es interessiert mich jetzt auch nicht. Also Sheamus gegen Alberto, ach Quatsch. Ja, doch, Sheamus Alberto Rio, das ist ein Match für mich. Ich weiß nicht, könnte vielleicht ganz nett werden, aber irgendwie Interesse ist da auch nicht. Vor allem nach Over the Limit wird da eh nichts mehr von kommen. Also ich hoffe, dass Del Rio gewinnt. Sonst habe ich kein Interesse an dem Match. Ja, ich weiß nicht, der muss auch mal wieder ein bisschen Aufbau bekommen, der Del Rio. Der ist auch so ein bisschen, das Desinteresse hat sich aufgebaut. Ja, weil er ist halt immer das Gleiche und dann hat er seinen Ricardo Ja. Rodriguez und den schickt er rein und der wird abgefertigt. Ja, das ist auch nicht schade, dass der Rodriguez immer abgefertigt wird. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Ja, Typ, aber aber der ich finde bekommt eigentlich, immer, dass der kommt immer noch. ich finde immer, dass das immer das Gleiche ist und irgendwie das Gimmick entwickelt sich auch nicht weiter, fährt mit seinem Auto rein und das war's an sich eigentlich. So, Stan Bush, The Touch. Wollen wir kurz rein, ne? Ja. So. Wir geben heute einen Scheiß auf die GEMA. Geht das überhaupt? Natürlich. Ach so. Das ist moderne Technik. Moderne Musik. Das Musik ist noch besser. Also das Video. GEMA hat ja nur bei YouTube was zu sagen, oder? Nur die GEMA hat generell über Musik was zu sagen. People Power! Schon tolle Sache. Ja, Matthias fängt an, total aus dem Rhythmus zu klatschen. Okay, das sollte reichen. Bevor hier noch komische Leute anfangen zu singen oder zu tanzen. So, du darfst weitermachen in deinem vorgefertigten News-System. Ich möchte dich da auch gar nicht zu sehr rausbringen. Okay. Guckst du See Too Long Island Story? Nee, ich habe mal ganz kurz mir das angetan, aber irgendwie, naja. Also ich gucke auch diese ganzen YouTube-Sendungen von der WWE nicht, habe ich auch mal angefangen, Ja, aber. die habe ich auch mal geguckt, aber ich finde Too Long Island Story an sich am besten, habe mir auch die Episode angeschaut und da war auch erwähnt worden, dass. Weil da hat Zack Ryder beschrieben, dass er die Internetshow gestartet hat, um von Superstars wegzukommen. Und wir hatten ein Match bei Superstars, Zack Ryder, aber nicht alleine. Und dann hat man Dolph Ziggler und Zack Ryder backstage gesehen, wie sie sich gegeneinander oder angerannt haben. Kann man das so sagen? Und dann haben sie halt hin und her geredet und bla, ich sei besser und so, dies und das. Und wer hat gewonnen und ich und ja und so. Und dann haben sie sich auf ein Match bei WrestleMania um den Internet Championship geeinigt. Und wie findest du das? Ja, ja, erstmal muss die WWE das auch noch genehmigen, ne? Ja, also der Titel, der ist ja schon mal da. Den muss man ja nicht wieder machen. Hat ja der gute Mann immer bei See Too Long Island Story dabei. Naja, also Zack Ryder ist aus dem Hauptprodukt wieder verschwunden. Bald mit Dolph Ziggler passieren momentan auch unschöne Dinge und naja, da gucken wir mal in einem Jahr, ob da noch irgendjemand dann weiß, dass das so ist oder ob das dann überhaupt noch irgendwie Das kommt dann in die Pre-Show. drum gerät. Ja, wahrscheinlich, wenn überhaupt. Das kommt dann Dark zur ja, Match vor der Pre-Show. Pressekonferenz oder so. Oder das wird bei FanAccess wird das gezeigt. Wir haben Ideen. So führt man eine Company nach oben. Ja. Also ich tippe jetzt auf FanAccess, da wird es das Match geben. Und das wird dann via Livestream 5 Minuten auf YouTube Ich übertragen. glaube, TNA hört sich den Podcast, glaube ich, jetzt sehr genau an. Unseren auf jeden Fall. Brauchen immer Ideen. Ja. Die haben aber auch genug kranke Ideen, fast wie wir. Ja, sind ja alle krank. Ich weiß. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich, kennst du den Big O von True Long Island Story? Sollst doch immer solche Sachen fragen, Mensch. Okay, also der Mann und sein Vater von Zack Ryder, sein Vater hat sich als Iron Man verkleidet. Ach, sag doch gleich der Faller, das weiß ich doch. Denken. Der Big O, der war dann der Hulk und Zack Ryder war dann Captain America bzw. Captain, wie hat er gesagt, Captain Long Island. Und der Iron Dad. Ja, okay, ne? Ich glaube, der Vater ist auch ein bisschen verspielt. Der ist ja John Morrison Fan. Gut, da darf man schon kurz lachen. Da haben sie auch mal was gezeigt, wie er Broski-Fan war und dann auf einmal wieder John Morrison-Fan, obwohl John Morrison nicht mehr bei der WWE war. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Aber ich weiß es Ja, nicht ich mehr. nicht. Okay. Ich nicht. Dann haben wir noch eine News zum Evan Bourne. Oh, Hiermit hat er wieder Evan. was Komisches gemacht? Hiermit Evin geschrieben. Okay. Evin Bourne. Ja, aus St. Louis, Missouri ist Evin Bourne. Seriöse Seiten benutzt der Matthias da. Ja. Schau mal. Das musst du auch posten, wenn du dann den Podcast online stellst. Genauso gut wie hast du das gesehen, wie sie Titus O'Neil und Darren Young, wie die erstes oder zweites Match gehabt haben? Ganz, ganz früher oder wann oder wie oder was? Bei SmackDown. Bei SmackDown. Ich habe SmackDown nicht gesehen, aber ich habe gerade gesagt. Aber es war schon vor irgendwann vorher, aber da standen auf dem Titantron Titus O'Neil mit EA und unten stand dann Titus O'Neil mit EI. Ja, so gehört es eigentlich. Ja. Also mit EI wird es immer geschrieben, oder nicht? Nee, mit EA. Ehrlich? Ja, und Also auf dem also Titan. ich hätte es als blöder WWE-Mitarbeiter hätte ich jetzt auch mit EI geschrieben. Warte, ich muss mal kurz googeln. Titus O. Kann ich. Auf dem Also, Titan. warte mal ganz kurz. Wenn man das bei Google Äquivalent die eingibt. Sendung. Ja, ich bin das ja gewohnt. Wenn man Titus O'Neil, also NE eingibt bei Google, da kommen auch beide Möglichkeiten. Einmal EA und einmal EI. Da haben sich dann mal WWE-Mitarbeiter gedacht, okay, dann nehmen wir das halt und dann nehmen wir das. Und wenn man dann auf www.com geht, da ist die Titus O'Neil-Sache mit NEIL geschrieben. Also in der WWE ist man sich selbst auch nicht so einig. Also, eigentlich gehört sich's mit EA, glaube ich. Das haben wir gleich. Also ich meine, man schreibt es immer mit EI und so kenne ich das, glaube ich, auch noch. So, das müsste dann da irgendwo sein. Aber Titus die NXT, ja mit also die EI. NXT-Mitarbeiter, die NXT-Mitarbeiter, das sind auch so unterbezahlte Studenten. Also da kann wohl bei bestimmt mal ein Fehler unterlaufen sein, dass du dir da irgendwo was eingebildet hast. Das Also sind die Praktikanten an der Arbeit. das könnte ich mir sogar vorstellen. Da würde ich jetzt auch nicht mal drüber lachen wollen. Also man schreibt in EIL. NEIL. Falls du das Ja, jetzt das hörst. würde ich auch mal machen. Heiliger Geist. Wir haben erstmal hier die Ohren weggeblasen. Wie bitte? Wir haben erstmal hier die Ohren weggeblasen. Ja. Verblasen gesagt. Aber in einen anderen Zusammenhang. Der Matthias hat momentan so Probleme mit seinem Mikro, da macht das so komische Geräusche. Vielleicht höre auch nur ich das und ich rede jetzt totalen Bullshit, aber okay. Also es gibt Neues zum Heilungsprozess von Evan Bourne. So wurde Evan Bourne, da Nicht jetzt Effenburg, der Gips von Evenburg. seinem Arm entfernt. Okay, dann muss er sich nur Mühe geben, dass er nicht nochmal irgendwie mit Drogen oder so im Auto oder so geschnappt wird und dann könnte er vielleicht sogar nochmal zurückkommen. Ja, und als nächstes stehen dann in 2 Wochen die Entfernung der Nägel aus seinem Fuß an. Ja. Ja, Hauser, Hausmann oder. Der hat mit seinen Kindern Werken geübt. Meinst du das jetzt ehrlich, was du alles hier sagst? Okay. Vielleicht Akupunktur oder so. Die komische Menschen hier. Mit Nägeln aus dem Baumarkt. Au. Was redest du da für ein komisches Zeug? Nägel aus dem Baumarkt. Also irgendwie ergibt das hier gerade für mich alles gar keinen Sinn. Soll es auch Also nicht. ich bin stecken geblieben bei Effenborn, Heilung und dabei Nägel aus dem Baumarkt. Und derzeit gibt es noch keinen Zeitplan, nachdem Evenborn, Evenborn ins WWE Roster zurückkehren soll. Nee, okay. Also, kann dauern. Was ist eigentlich mit Rey Mysterio, nachdem der sich da seine 90-Tage-Suspendierung angefangen hat, weil er irgendwie mit Drogen rum, 60 Tage, oder? ja, 60 Tage oder so. Weiß ich nicht genau. Ja, der Kann man, wird. wie kann man überhaupt suspendiert werden, wenn man überhaupt nur zu Hause rumhockt? Also ich habe gehört, der war bei einem. Wusste gar nicht, dass das funktioniert. Ich habe gehört, der war bei einem Live-Event dabei und hat da vorbeigeguckt und dann haben sie einfach gesagt, so Leute, ja komm mal her, Ray, du musst jetzt einen schnellen Test machen, spontan, und dann hat er Eigentlich irgendwelche zu Hause. Vitamine genommen und so. Hat er sich vorher zu Hause auf der Couch erstmal was reingezogen? Mist. Ja, kann man Pech haben, ne? Ja. Kann passieren. Kennen wir doch alle. Aber immer doch. Ja. Oh, warte mal. Sonst haben wir, glaube ich, keine News mehr. Ich verlängere hier voll dein Produkt, ne? Ich glaube, du wolltest immer nur so komisch. Kurze Sendung machen. Ja, aber es geht auch. Ja, das hört jetzt keiner mehr. So, ich bin durch. Wie ist mit dir? Ich habe noch was gefunden von Wrestling Äh, Corner. Das gut. sind, naja, also es wurde spekuliert, dass das World Heavyweight Champion Titel Match Sheamus gegen Del Rio gegen Christian sein wird, aber Christian wurde hier einfach gestrichen. Schade. Triple Threat wäre eindeutig interessanter gewesen, überhaupt interessant. Also Sheamus und Del Rio finde ich jetzt nicht ansatzweise irgendwie großartig interessant, aber mit Christian noch mit drin, da wäre es sehr interessant gewesen. Auf jeden Fall würde ich mal meinen, weil Christian hat ja auch noch seinen Titelshot. Oder Titelshot. Das stimmt eigentlich sogar, ja. Naja, mal sehen, ob. Also, das ist ja anscheinend sogar eine Sache, die die WWE noch behält und nicht vergisst. Ja, das hoffen wir mal, weil wurde ja schon oft was vergessen. Ja, noch wissen Sie es. Also letztens habe ich da mal über zu lesen. Also ist schon ein bisschen her, aber relativ letztens. Also, ich habe gerade die Meldung bekommen, dass hier auch jemand mitmachen möchte bei den News. Die ist gerade ganz neu reingekommen. Ja, da müssten wir aber dann Englisch reden, weil er aus den USA kommt. Ach du. Will der jetzt sofort hier einsteigen? Ja. Okay. Nimm ihn rein, ist gar kein Problem, ich gebe mir Mühe. Musst aber dann Englisch können. Ja, kann ich hervorragend. Talk a little bit English now. Warum hört er dich überhaupt? Das ist sehr seltsam alles hier. You have to talk a little bit English now, please. Das wird alles großer Mist. So, hol ihn mal rein und gib dir Mühe. Willst du eh nichts sagen? Ich werde mich mal zurückhalten und so tun, als ob ich gar nicht da wäre. Okay. Dann, was haben wir denn noch für News? Jetzt fängt's an. Wir Ja, wollen jetzt fängt es an. Jetzt muss Matthias erstmal die News vorübersetzen. Also, ich glaube, ich rede wieder über Sheamus und Delirium und so. Ja, gibt dir viel Mühe. Oder Over the Limit. Wird in so knapp 5 Minuten oder so zu Ende sein. Kannst du mal Hallo sagen? Hallo. Ich sag. Ja. Er meinte, er müsste 1 Sekunde noch warten. Die ist vorbei. Gotta plug my pick. Mick. Pick. So, Gott, I oh. phone him right now. Gott, was sind wir hier heute lustig? Wenn ich einfach auf Anrufen bei Skype gehe, dann kommt er auch hier rein, oder? Nee, du musst hinzufügen, sonst machst du das hier auf Pause. Wie geht's aus? Kontakte hinzufügen, oder? Nee, nächster Kontakt hinzufügen. Hier auf hier das Plus bei dem Anruf. Und dann Add to Call. Von mir. Einfach mal auf Kontakte hinzufügen. So, Mirko erklärt Skype. Hast du den überhaupt schon als Kontakt? Ja, Na, dann ist ist ja da gut. rein. Da musst du nur hier auf das Plus und so, Ja, der ne? ist jetzt da drin rein. Also, bis dann. Also, sag mal was. Ne? Ja, du kannst sagen, Also ja. der heißt Daniel, falls du wissen möchtest. Das ist schon mal ein guter Name, aber du kannst ja erstmal anfangen. Okay. Ach, hey. Gleich jetzt los. Ganz aufgeregt hier. Hello Daniel, are you here? Am here. Yeah. How are you doing? Just woke up. Mirko, say hello. Matthias, du. Say again? Mirko should say hello to you. You should. Hello. Hello. All right, so what are we discussing? I thought we are talking about some over-the-limit stuff. Yeah, that stuff with Johnny Ace and John Cena did not go well in my book. Really, the only one who could really pull off the general manager and still kick your ass would be Vince McMahon. Probably. Or Eric Bischoff. Maybe, but now he's in TNA and I don't watch TNA. Good so. The thing with Daniel Bryan, I did not like. He just got a world heavyweight title shot at Extreme Rules. He comes out Monday night and he automatically gets another shot by winning the beat the clock. I'm sitting here thinking, really? You just had a shot at one and now you're getting a complete U-turn? Yeah, I think it's only something between another storyline, so they use it as a I don't know how to say a Übergang I think the feud's gonna be good. I just think they should have built it a little bit more. Like, instead of Daniel Bryan getting the belt right off, if they would have built that feud a little bit more and then he won the belt, it would have been like, oh my gosh, we're Yeah. gonna see a really good match. But Yeah. the complete over-the-limit pay-per-view is just something to put between the other pay-per-views. It's just not important at all for WWE, for the viewers, for everyone. The WWE storyline writers are completely stupid. Yes. Oof, I wouldn't say that. They are not stupid at WrestleMania and that stuff. They are stupid. Yeah, all the other year and months 18 between that. seconds, man. That just shows me they're stupid. They were trying to beat that Okay, record Kane set in ECW a few years ago. They did it horribly. They should have had Daniel Bryan kiss AJ before the match. Then, when the bell rung, Sheamus kicks his head in. Boom. It would have took about 5 seconds. It would have had 1 second over the ECW title, which had set the record, but they did set the record for the world heavyweight title changing hands. Yeah, but WWE doesn't mention ECW anymore, so they look at it like it's a new record overall. Yeah, but they've got to remember there are still people who remember ECW. Just because ECW tanked when Tommy Dreamer left doesn't mean that they can still ignore the fact of what happened there. Yeah, And but. WWE doesn't even remember their own stuff at all, so. Because they're kayfabing Yeah. Probably. So, what do you think about Sheamus versus Del Rio? Where'd he get his title shot? A few weeks ago on SmackDown? Yes. He hasn't really been seen since he came back and said, I'm getting a title shot. Okay, you're getting a title shot. Where are you in all of these past few weeks? I mean, where were you ex at Extreme Rules to like kick Sheamus in the arm and then give him an arm bar after he won? I mean, take advantage of the situation. Yeah, that is I mean, a very big storytelling from WWE. I did watch SmackDown yesterday. I did have time, and he comes in during a match with Daniel Bryan, has his guy frog splash him or whatever off the top or a crossbody off the top rope. He comes in, puts in the arm bar, and then walks out. Daniel Bryan then gets in the yes lock. I really did not like it. That, to me, it was a great show of disrespect from Del Rio to Daniel Bryan and Sheamus. Yeah, I can understand. but I imagine that Daniel Bryan could also hurt Sheamus' shoulder, and then Del Rio can attack him from behind when the match is over. So why interfering so early in the match? That's the question, I think. I think because it did set up for the later match, the main event. Yeah, probably, but Sheamus, it looked like Sheamus beat them all two in one match together. So Sheamus is hurt and he is going out the winner of SmackDown in some kind of handicap. Well, One. he will, if he's hurt, he's still allowed to wrestle, as John Cena said. Monday night, which I like how they played off that. He was like, "Yeah, if you're hurt, you can do what you do best." And then Sheamus is like, "You know, they say if you're hurt, you can still do what you do, love to do." And he walked out, went into that ring. I love that. Yeah, that's so Sheamus is some kind of shown as a fighting champion, I think. Who loved that? Not a title match. Main evented or a non-title match main evented another pay-per-view. No, I think that the WWE title should be in the main event. But probably at Over the Limit, John Cena vs. John Laurinaitis will get the main I don't spot. think so. No, I don't think so. I think they put a real match into the main event. I don't think they are as stupid as that. If Well, again. they did it and this is as far as I can remember because I didn't watch the Royal Rumble, but they did it at Elimination Chamber, WrestleMania. They just did it at Extreme Rules, and they're probably gonna do it at Over the Limit. Here's what a friend of mine said: Give John Cena the belt so at least a title can main event a pay-per-view. Yeah. But before there were real matches, and now it's just with John Laurinaitis. It's no match at all. It's storyline. Yeah, just. Oh, they're not gonna put it in the main event. I don't hope. What do we think is gonna happen to Lesnar since what he did Monday? I heard that Brock Lesnar has after he walked out on Monday Night Raw, he has finished all his appearances or scheduled appearances for that month, and we will see him in 1 month or so back in the WWE. Oh, good idea. That'll be right around the time Triple H gets back from that broken arm, that work they did. Yeah, I know that he didn't. That arm did not get broken from a Kimura that he was on top of. To really get a good Kimura, you need to be on top of the guy, and if you can have him, actually, both of you need to be on the ground to have a really good Kimura that could snap the arm. And I know because I've almost had my arm snapped by my buddy by doing that. Don't be a bully, be a star. Yeah, And I don't try do. it at home. No, mixed martial arts. You can try that at Even that home. too. Yeah, don't try it at home. Do it at a friend's house. At school. No, not at school. But in a sport locker room. Yeah. Oh, it's cool too. But yeah, me and my buddy, we do Brazilian jiu-jitsu, so. But not in school, I guess. You do it No. kind of professional. Yeah, we don't do it in school because we don't want everybody else to get jealous. Anyway, what's the next topic? Matthias don't has any topics. That's Yeah, a problem. we already talked about much things. So, did you catch the last episode of See Too Long Island Story? No, I didn't. I have not had an opportunity to watch it. I was looking for it the other day and it was not up. Yeah, they talked about they are Zack Ryder and Dolph Ziggler, and they said that they want to have a match about the Internet Championship at WrestleMania 29. And the next WrestleMania, that's yes. Right. I saw he said something about that on his Twitter. Yeah, and we also in that match, in the dark match. Okay, they're already trying to get down to single belts. I mean, they've already got the United World Tag Team Championship belts. They've got the Divas belt. We want the Cruiserweight back. Cruiserweight would like be great. The Cruiserweight would be nice. Yeah. Yeah, they want to make a show on WWE Network about Cruiserweights. Let's see if the network is coming sometime or not. I don't know. Well, they don't really have a lot of cruiserweights in the thing. What do we think about Ryback? What do we think about Ryback? Ryback. Not a cruiserweight. He's no, looking no, no, great. No. What do we think of him coming in and dominating almost every match he's in? I think this is... I think he's the... go ahead. I think it's something like a strong and fast build up for a guy, and but after a time he has to have longer matches and not always squash matches because the fans won't get into him anymore and it will soon become to annoy us. See, if this was me, this is what I would have done. Okay, you've had a guy who came in, dominated these jobbers, went in to Extreme Rules and went into a handicap match and won. Championship material right here, maybe? I know it's a bit premature for him, but still, he's shown what he can do. Hmm. Not a lot of people can go up against two guys in a handicap match. Yeah. But I think Ryback is the love child of David Batista and Goldberg. They also had a chance on Extreme Rules, I think. Right. Great, great, loud chance of gold. RVD and Goldberg. Yep. I would think that they should put him in a match or in a feud against Cody Rhodes and let Cody Rhodes win by a unfair... let him get an unfair win and... So you have Ryback, who was a former number one contender for the Intercontinental Championship and didn't get beat the right way he should. So he can say, I never lost that match by a pinfall or so. Yeah. We have to think about that first. Yeah. Does anybody know if Big Show won his match that they have had at the live shows this weekend? I have a SmackDown House Show result from yesterday. I don't get those. And he did beat Cody Rhodes via disqualification after Cody Rhodes used a chair and hit Big Show with it. So Big Show no gets his title, of course. I also have the return of Christian, seems like, because he defeated Yoshitatsu. Christian has not really been on a lot of live shows lately, even though they toyed with him, saying that he supported Johnny Ace to win WrestleMania, which... It's been a month, and we haven't seen him. And I would like to see him, and I'm pretty sure everybody else would like to see Rey Mysterio. But, of course. Heard Rey Mysterio's been, like, temporarily suspended due to health code violations or something. Yeah, or he's hurt or injured. No, he's cleared to compete. It's just... Yeah, He's been detained because of the he hasn't been following the standards of the wellness something or another policy. Yeah, the wellness policy. It's interesting that they suspend people like Rey Mysterio when he's doing that stuff, but other people like David Otunga, he's doing great. David Ryan. David Otunga. Jason Ryan. Nah, David Otunga is in a. He is. He's got to take a lot of stuff. Can do. Can't say anything. That shows professionalism. I can't believe that they've got David Otunga. He was technically riding the coattails with the Nexus. And now here he is, the second in command of Raw Super Show or whatever. And he has not gotten a title shot at all. One time. Like, really? He barely gets any matches, and he's only had one title in his entire career, and that would be the World Tag Team Champions, but I digress. Yeah, one time he had a United States title shot, but then he disappeared for now. So, I just read that he is making or helping his wife, I think, in at a court, and they have some law problems. So somebody law problems. Interesting. So he's only doing his job. I was about to say it's pretty bad that he won't there for 2 weeks because. He wasn't there 2 weeks ago, and he wasn't there this week. Yeah, they probably should bring him back, but if this law thing takes that long, then he won't come back earlier, I think. What is it exactly? I think someone did something. I don't know. So he has to help his woman. Woman. Yeah. Or something like that. we just forget the thing. Yeah, so that's all, I think. And do you have any last words for the listeners, Daniel? Not really. Maybe Twitter or something where they can follow you? Yes, you guys can follow me on via Twitter. Mr. Custer or Mr. _ Custer. I'm pretty much on there every day of the week. I translate it for the German. Yes. You are my translator, pretty much. You can follow me. I'm team follow back, so follow me. I'll follow you. I'll retweet you. Pretty cool guy. But that's all. I gotta get ready for work, though. Okay. Later, guys. We will do this translating after, so I hope we are going to phone together in near coming time. He already left. New coming time sounds interesting. Okay, also thanks to Daniel if he's somehow hearing this, and was a great podcast, and looking to chat or phone you again. Also, ich hoffe euch hat das kleine Call-in-Segment mit dem Daniel gut gefallen und. Also bei Twitter könnt ihr ihm. Warum haben wir jetzt gerade noch auf Englisch gesprochen? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Also bei Twitter könnt ihr ihm folgen. twitter.com/Mr_Custer, also KUSTR. Ich werde das direkt mal machen. Genau. Dem guten Mann habe ich auch schon öfters geschrieben und wie gesagt, er retweetet euch, wenn ihm ein paar Sachen gefallen und Er folgt auch zurück, wenn ihr ihm folgt und so. Also, das ist alles eigentlich. Ach, ey, der ist ja schon sogar halb erwachsen. Ja, der ist schon 18. Ja, genau, da meine ich ja. Ja, also das war's jetzt mit dem etwas längeren News-Podcast. Ich will gar nicht auf die Uhr gucken. Oh. Ach, wie schade, gar keine Zeit mehr. Kann ich 45 Minuten. das als Rocky Drama mitverwenden? Du klaust mir meine Käste. Nee, nee, nee. Ich klau dir nur deine Sendung so zweit hochladen oder so. Du kannst ja verlinken. Genau. Also für alle Leute, das war jetzt die versprochene Dropkick Drama 176. Ja, ne? Ja, also Kann passieren. Extreme Rules bespreche ich nächste Woche mit Thomas. Aber jetzt habe ich keine Lust mehr so. ja, also das war Und die keine Zeit. neue News-Ausgabe vom Wrestling Takeover Podcast mit dem Mirko. Oder auch Dropkick Drummer 176 mit dem Matthias. Könnt ihr findet mit mir, soll ich dein Twitter sagen oder bringt's was nicht? Sag ruhig Twitter, es ist ja noch immer deine Sendung. Auch unter anderem. Es wird jetzt. Gehört ja noch immer nicht mir. Wie ist dein Twitter? Achso, mein Twitter sind sie. Achso, nee, mein Twitter brauchst du nicht sagen, da passiert eh nichts. Also mir könnt ihr folgen @hirse95 und bla bla bla und hirse-trademark.de.l, da findet ihr alles. Wow, ich bin schlau und habe alles auf 1 gepackt. Ja, Toll, ne? also einfach auch hier bei mir auf www.podcast.com, das könnte jeder finden und dann kann man uns auf Facebook liken und all diese Späße, die man heutzutage kann. Twitter habe ich auch noch. Facebook.com/hiese95. Funktioniert das auch? Das muss ich erstmal ausprobieren. Und den Daniel, wie gesagt, auf twitter.com/Mr_Caster. Oh ja, das funktioniert wirklich. Und wir nehmen Wie war denn gleich im eigentlich? Anschluss die neue Dropkick-Drama-Ausgabe auf, wo ich der Gast bin. Der Mirko, der Ach, Host. das tun wir auch noch. Ich dachte, das wärst du jetzt schon gewesen hier. Wir sind schon 37 Minuten im Verzug. Ja, das schaffen wir gar nicht mehr. Okay. Und wir besprechen Extreme Rules und auch die Monday Night Raw Ausgabe. Tun wir das noch alles? Ja, Ich ich weiß glaube, gar nicht, wie wir das noch schaffen sollen. vielleicht auch ein paar News zu Evin Bohren. Nee, ich glaube, da habe ich nicht Evin keine Lust, das Bohren. nochmal zu besprechen. Evin, ja. Ich glaube, ich nenne die Ausgabe Evin. Okay. Nein. Und ich werde diese Ausgabe nochmal illegal mitschneiden und dann die Dropkick-Drama anhängen. Egal, egal wenn dann. Legal mitschneiden, genau. Okay. Ja, das war erst mal Wie wieder. war denn eigentlich der Avengers-Film, sag mal? The Avengers-Film was very good. Okay, Jetzt verfahren wir wieder gut. ins Englische. Nee, der Film Nur du. war echt sehr gut und hat mir sehr gut gefallen. Also, hast du ihn schon gesehen? Nö, nö, nö. Also musst noch was machen. Was? Ich muss da noch was machen? Den Film gucken. Ach so, ja, muss ich warten, bis er auf DVD raus ist. Nee, den guckst du im Kino 3D. Ja, oder zu Hause. Achso. Ah, 3D-Fernseher. Ah! Nee, Oh. hab ich nicht. Ja, eben, also. Dann müssen wir hier echt mal einen Schlussstrich ziehen. Und du kannst jetzt mal, hast jetzt eine Gelegenheit, Tschüss zu sagen. Also, wie gesagt, im Anschluss einfach mal auf Dropkick Drama gehen. Falls irgendwann am 6.5.2012, irgendwann nach 16 Uhr, glaube ich, oder sowas, einfach mal auf Dropkick Drama gehen und Er www.podcast. fängt so langsam an, Mist zu erzählen. Ja, und www.podcast.com Mach gehen, doch einfach auf einfach die neue Schluss. Episode Dropkick Drama mit dem Mirko und mir, unterlade mit mir und Mirko, der Esel Ja, nennt sich Lucian. ich werde diese hochspannende Sendung hier, glaube ich, wirklich mal verlinken oder illegal mitschneiden und hochladen. Ich kann ja den Download-Link geben. Oh ja, Wir cool. haben Kann man ja die so auch ein runterladen? Podbean. Kann man die da auch wirklich runterladen? Ja, da drückst du Na cool. drauf, dann verlinkt das auf Podbean da, auf den Link und eigentlich genauso wie bei dir, wenn man auf dieses Archive.org oder wie das heißt, drauf drückt, dann kommt auch so ein Fenster. Gut, dann kann ich das ja machen. Ja, okay. Dann schönen Tag, schöne Nacht, schönen Mittag, schönes Einschlafen, falls ihr das da hören wollt. Wobei ich das Amen. nicht raten würde, weil schon interessant, vor allem wenn da guter Daniel Castor dabei war. Ja, endlich mal jemand mit Ahnung zwischen uns, unter uns. Da fühlt man sich irgendwie gemobbt. Man hat einen einen PET-Test bestanden. Ist sowas wie ein Diplom für Englisch. Hat man mit guter Note bestanden und wird dann von einem anderen Menschen einfach so mal ausgesprochen, was man so sagen kann. Man Ja, wird habe ich einfach. gerade auch gemerkt. Da fehlen einem die Worte. Ja, ich muss auch noch Wie sehr sagt üben. man denn, Rechtsstreit? Rechtsstreit? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Eben. Das ist ein Streit. Okay. Argument, Law Argument, keine Ahnung. Ja, da könnte man sogar noch meinen. Candice Michelle erwartet ihr zweites Kind und damit Yay. beenden wir jetzt diese Ausgabe. Das war der Mirko. Ja. Darf ich die dann übrigens überhaupt illegal auf runterladen und nochmal hochladen selber? Ist Nein, mir das erlaubt? nein. Okay, dann darf ich die nur verlinken. Dann verlinke ich den Download-Link. Ja, das mache ich dann schon. Okay, dann. So, tschüss. Also das war der Mirko. Ja. Ja, ich werde nächstes Mal werde ich vielleicht nicht dabei sein, dann kann man sich das auch wieder anhören. Ja, dann wird das mal nicht so lange. Sagt tschüss. Ja. Tschüss. Und ich bin wie immer euer Hirse und das war der Wrestling Takeover Podcast. Bis dann.